von Dirk Joschok. Regie Burkhard Ax. Maria Heise, 33, ledig. War sie Friseuse? Woher wissen Sie das? Na, ihre Haare. Sie sieht wie ein Rubensengel aus. Ja. Extra rausgeputzt für ihren letzten Auftritt. Sie meinen, das war Selbstmord? Ja, wie es aussieht, liegt kein Fremdverschulden vor. Oder haben Sie was entdeckt? Ne, bis jetzt nicht. Tja, ich würde sagen, Gift in Tateinheit mit Champagner. Wie lange ist sie tot? 48 Stunden mindestens. Genau ist nach der Obduktion. 2 Tage. Vermisst zu haben scheint sie niemand. Und wer hat sie gefunden? Der Hausmeister, die hat einen Rohrbruch hier. Na, dann haben sie ja das Motiv. Was? Einsames Herz. Jeff, hier ist was. Ich komme. Danke, Doktor, erstmal. Kollege Müller, wieder eifrig am Computer. Ja, der war eingeschaltet, als wir kamen. Sie war online, bis zuletzt. Na, jetzt ist sie off. Scheint sowas wie ein Abschiedsbrief zu sein. Das Netz ist eine Falle, kalt und herzlos, kein Gefühl, kein Leben, keine Liebe, es ist Gift. Ja, klingt nach Depressionen. Das ist alles? Alles andere hat sie gelöscht, ihre persönlichen Dateien, ihre E-Mails. Warum sollte sie das denn getan haben? Ja, weil sie nicht wollte, dass irgendjemand darin liest, nach ihrem Tod. Ja, oder jemand anderes hat's nicht gewollt. Auf der Tastatur waren nur ihre Fingerabdrücke. Schon mal was von Handschuhen gehört. Wir haben keine Einbruchsspuren, gar nichts. Ja eben, die paar Zeilen da ist doch ein bisschen wenig, oder? Um sich zu verabschieden, endgültig. Sie war betrunken. Trinkt man Champagner, wenn man sich das Leben nehmen will? Ach, Sie sehen Gespenster, Chef. Und was machen Sie da? Ich checke Ihre E-Mail-Konten. Aha. Um elektronische Post zu empfangen oder zu versenden, braucht man eine Netzadresse. Wussten Sie das nicht? Ich habe ja Sie. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen gerne einen Grundkurs. Das hat mein Mann auch schon mal versucht. Tja, wer zu spät klickt, den bestraft das Leben, Chef. Ah ja. Nein. Was ist? Hey, sie war bei Lovebox. Wo? Ja, das ist so ein Internetforum. Liebeskiste? Ja, zum Austausch miteinander. Kommunikation, ganz unverbindlich. Woher kennen Sie das denn? Sind Sie da etwa auch drin? Ich? Naja, ich habe mal reingeschaut da. Ja. Oh, ganz unverbindlich. Ja. Oh Gott. Was haben Sie? Das. Ist Ihnen nicht gut? Sugar. Was? Hey, Ihr Name. Möller, ich verstehe kein Wort. Ich glaube, ich habe sie gekannt. Lovebox, das Erotikportal, die Lust zu lieben und geliebt zu werden. Wie kommen Sie denn da drauf, Möller? Sind Sie einsam? Ach, man surft halt so rum im Netz. Klar, auf der Suche nach was Süßem. Was? Na, Sugar. Das war nur ein Flirt. Haben Sie sich mit ihr getroffen? Getroffen? Nein, natürlich nicht. Was denn daran natürlich? Ich meine, Erotik-Partnerbörse, da will man jemanden kennenlernen. Kommunikation, Austausch, oder? Was soll das Ganze sonst? Wir haben uns nur unterhalten. Von Tastatur zu Tastatur, das klingt ja hocherotisch. Wie lange ging das so mit Ihnen beiden? Ein paar E-Mails. Hat es nicht geklickt? Nein. Wollten Sie nicht oder Sugar? Wir haben festgestellt, dass wir nicht zusammenpassen. Woran? Oh. Er hat Ihnen Sugars Kommasetzung nicht gefallen. Das merkt man halt. Hat sie Ihnen ein Foto von sich geschickt? Nein. Sie ihr? Nein. Das heißt, Sie haben sie zum ersten Mal da in ihrer Wohnung gesehen, tot? Ja. Und? Waren Sie enttäuscht? Was? Er hat Sugar ihren Vorstellungen entsprochen. Was soll denn das? Was das soll? Ich suche das Motiv für einen Mord. Glauben Sie etwa, ich habe was damit zu tun? Vielleicht hatte ein anderer Lovebox-Teilnehmer mehr Glück bei Sugar. Vielleicht ist es zu einem Rendezvous gekommen am Abend ihres Todes. Vielleicht war er enttäuscht, verstehen Sie, Möller? Also, wie hat Sugar sich beschrieben? 23. Sie hat sich 10 Jahre jünger gemacht? Ja. Sonst noch was? Schlank. Schlank, das heißt, sie hat gelogen. Das ist noch lange kein Grund, jemanden zu töten. Ja, auch keiner, um sich das Leben zu nehmen, oder? Ja. Haben Sie eigentlich auch so einen Decknamen? Und? Muss das sein? Möller, das ist dienstlich, nicht persönlich. Rambo. Rambo? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen auf die Schnelle. Haben Sie eigentlich keine anderen Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen? Ach, warum machen Chef. Sie nicht einen Tanzkurs oder sowas? Ich bin nicht einsam. Ja, ich meine, wie Sie meinen, geht mich ja nichts an, was Sie in Ihrer Freizeit treiben. Dann zeigen Sie mir mal, wie man da reinkommt, in die Lovebox. Sie muss sich anmelden, da unten. Ja gut, dann klicken Sie mal an. Willkommen bei Lovebox. Um Ihren idealen Erotikpartner zu finden, benötigt Lovebox einige persönliche Informationen über Sie. Alter, Figur, Haarfarbe, Haarlänge. Haarlänge? Was wollen die denn damit? Ja, das sind eben die Auswahlkriterien. Also Sie meinen, man kann vorwählen, welches Aussehen sein Partner haben soll? Ja. Mit 10 Mausklicks bastle ich mir meine Traumfrau, was? Ja, ist ja gut. Meinen Namen wollen die nicht wissen? Das ist doch anonym. Ja, damit man keine Verantwortung zu übernehmen braucht. Ach. Ja, wie nehme ich dann Kontakt zu meinem Erotikpartner auf? Sie müssen sich einen neuen Namen geben. Sowas wie Sugar? Ja, zum Beispiel. Der wird dann gleichzeitig als E-Mail-Adresse verwendet. Also Sugar at... Oder Rambo. Ja, Chef. Was sind das da? Neigungen, die Ihr Partner mit Ihnen teilen sollte? Gruppensex, Rollenspiele, Unterwürfigkeit? Was haben Sie denn da angeklickt? Ich weiß nicht mehr. Das muss doch irgendwo gespeichert sein, oder? Diese Neigungsdaten. Ja, beim Provider. Sie meinen den Lovebox-Betreiber? Ja. Na gut, vielleicht finden wir über den raus, ob Sugar neben Ihnen noch andere E-Mail-Kontakte hatte. Ist das denn nötig, Chef? Nein, ich verstehe Sie nicht. Sie haben sie gekannt. Ja, aber nur virtuell. Ja, das enthebt Sie jeder Anteilnahme. Sie ist tot. Wollen Sie nicht wissen, was passiert ist? Warum sie sich das Leben genommen hat, wenn es denn tatsächlich Selbstmord gewesen ist? Oder ist Ihnen das zu real? Ja, ist ja gut, Chef. Willkommen bei Lovebox, Ihrer Online-Partnerbörse. Frau Hauptkommissar? Sieht man mir das an? Verona Feldkamp, guten Tag. Ich bin die Public Managerin der Lovebox. Wir hatten telefoniert. Ja, Tag. Haben Sie die Daten abgeglichen? Sie glauben wirklich, es handelt sich um Mord? Das hoffe ich rauszufinden mit Ihrer Hilfe. Wir sind natürlich sehr an einer Zusammenarbeit interessiert. Aber? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Sie haben keinen Gerichtsbeschluss. Die Herausgabe unserer Kundendaten wäre ein Verstoß gegen den Datenschutz, respektive unsere Geschäftsbedingungen. Eine Hand wäscht die andere. Bitte? Sie geben mir, was Sie über Sugar gespeichert haben. Dafür garantiere ich Ihnen, dass die Sache unter uns bleibt. Ich meine, die öffentliche Erwähnung der Lovebox im Zusammenhang mit den Ermittlungen in einem Todesfall, das dürfte nicht gerade die Werbung sein, die Sie sich wünschen, oder? Gehen wir in mein Büro? Gerne. Sugar, hier, das ist Ihr Profil. Rollenspiele, Sex an ungewöhnlichen Orten, ach Gott. Das kann doch sehr reizvoll sein. Wussten Sie, dass sie gemogelt hat bei Alter und Figur? Auf die Selbstdarstellung unserer Kunden haben wir keinen Einfluss. Wir vermitteln lediglich. Das heißt, Sie haben das ungeprüft an Ihre potenziellen Lover rausgeschickt? An alle Männer mit denselben Präferenzen. Die eine blonde, schlanke Frau unter 30 suchen. Und umgekehrt. Umgekehrt? Sie hat einen Mann mit Stil gesucht. Romantisch, dunkelhaarig, männlich. Entschuldigung. Sie haben Ihren Traummann schon gefunden? Ja, ich bin ganz zufrieden, danke. Zufrieden? Das reicht Ihnen? Sie haben Post. Wie wäre es mit erfüllt? Geben Sie sich keine Mühe. Wie lange sind Sie verheiratet? 27 Jahre. Dann wird es aber Zeit. Zeit? Wofür? Für einen kleinen Seitensprung. Ach, das ist nicht Ihr Ernst. Etwas Abwechslung hin und wieder kann nicht schaden. Glauben Sie das wirklich? Sie sollten es mal ausprobieren, es belebt die Sinne. Meinen Mann zu betrügen? Sie sind eine attraktive Frau, Sie sind es wert, begehrt zu werden. Irgendwann ist es zu spät, dann werden Sie es bereuen, auf die Erfüllung Ihrer Träume verzichtet zu haben. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Wer ist Ihr Mann, Richard Gere? Ach, woher wissen Sie? Sind Sie verheiratet? Warum einen, wenn ich alle haben kann? Lieber einen richtig als viele ein bisschen. Ist das nicht entsetzlich langweilig? Seit wann ist Liebe langweilig? Das Suchprogramm ist durch. Und? Wir haben Sugars Profil an 4 Kandidaten verschickt. Nur? Angel, Casanova, Rambo und Valentino. Und wie heißen die Helden im wirklichen Leben? Oh, tut mir leid, aber über die Klarnamen unserer Kunden verfügen wir nicht. Och, kommen Sie. Absolute Diskretion. Ja, ich weiß, damit werben Sie auf Ihrer Website. Aber da steht auch, dass die Lovebox kein kostenloser Liebesdienst ist. 50 Euro monatlich, nicht wahr? Nicht viel angesichts der Chance, den passenden Erotikpartner zu finden. Oder seinen Mörder. Die Lovebox hat tausende sehr lebendige Kunden. Die alle mit Kreditkarte bezahlen. Das ist so üblich. Üblicherweise lässt sich über die Kreditkartennummer der Name des Besitzers ermitteln. Absolut diskret. Sie wollen die Kreditkartennummer? Ich werde bestimmt nicht damit fremdgehen. Angel, Götz Kapellmann, Rainer Schrade, Leonardo, Erik Decker, Valentino, Rambo. Chef! Ich hab den Obduktionsbericht. Und? Arsen, vermutlich im Champagner aufgelöst. Arsen? Ja, der Tod ist Freitag auf Samstag eingetreten, etwa gegen Mitternacht. Keine Fremdeinwirkung, also Selbstmord. Wo hat sie das her? Was? Das Arsen, das kriegt man doch nicht in der Apotheke. Ja, wo ein Wille ist. Also klären Sie das ab. Jetzt noch? Ja, haben Sie was Besseres vor? Wollen Sie ins Internet? Ach, nee. Na, kommen Sie, worauf warten Sie, Möller? Fahren wir nicht zusammen ins Präsidium? Ich habe noch zu tun. Chef, ja? Bis morgen. Vielleicht kommst du mir nicht davon. Ja? Herr Erik Decker? Wer will das wissen? Hauptkommissarin Nusser, Mordkommission. Mord? Ich ermittle im Todesfall Maria Heise. Sagt Ihnen der Name etwas? Maria Heise? Nein. Vielleicht ist Ihnen die Dame besser unter ihrem Künstlernamen bekannt. Sugar? Sugar? Aus der Lovebox. Ich... Sie sind Valentino, richtig? Wie kommen Sie denn... Ja oder nein? Ja, aber was ist denn passiert? Sugar ist tot. Tot? Wann haben Sie sie zum letzten Mal getroffen? Getroffen? Ich... gar nicht. Das war ein Spiel, nichts weiter. Wir waren nur im Internet. Läuft das unter Sex an ungewöhnlichen Orten? Wie? Wo waren Sie letzten Freitag gegen Mitternacht? Freitag? Hier, zu Hause, wie immer. Kann das irgendjemand bezeugen? Meine Frau. Ach, ist sie da? Hören Sie, ich meine, ist das nötig? Weiß sie nichts von ihren Neigungen. Wir haben ferngesehen. Erik, wer ist denn da? Nicht, Schatz, Werbung. Alles nur ein Spiel, ha? Huh? Hören Sie, meine Frau ist schwanger. Bitte. Hallo, wer ist da? Hallo? Bin ich richtig bei Familie Schade? Ja. Ja, mit wem spreche ich denn bitte? Sonja. Sonja, ist dein Papa zu Hause? Nein, er ist in China. In China? Schon ganz lange. Der baut da einen großen Staudamm. Ah, ja. Ja, bitte? Frau Kapellmann? Ja? Guten Abend, Hauptkommissarin Nusser, Kriminalpolizei. Ich würde gern mit Ihrem Mann sprechen. Frau Kapellmann? Mein Mann ist tot. Oh, das tut mir leid. Seit wann denn? Vor 4 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne ihn... Wir haben doch alles zusammen gemacht. Carola! Was machst du denn? Ja, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich kann nicht schlafen. Was ist das denn? Lovebox. Lovebox? Erotische Kontakte? Ja, stehst du mehr auf Fesselspiele oder Hardcore pur? Ach, hier kannst du dich austoben. Hemmungslos und ohne Reue. Mit 50 Euro bist du dabei. Ist es wegen dieser jungen Frau? War sie da drin? Ich habe die Männer überprüft, mit denen sie zuletzt Kontakt hatte. Rein virtuell. Alles brave Ehemänner und Familienväter, inklusive Alibi. Ja, was hast du erwartet? Ein Mörder? Ich dachte, es war Selbstmord. Ach, darum geht's doch nicht. Und worum geht's? Die schlafen mit ihren Frauen und denken dabei an Sugar, Honey, was weiß ich. Das ist doch schizophren, oder? Ah, du meinst, Ehebruch beginnt im Kopf. Ja, was sind das für Männer? Was wollen die von einer Frau? Nur das da? Klick mich, jederzeit bereit. Ich komme, wenn du kommst. Aber wo leben wir eigentlich, Konrad? In einem Eros-Center oder was? Aber sie sind doch nicht alle so, Carola. Ja, aber Möller. Was? Dein Möller? Deckname Rambo. Nein. Schau, sieht er sich so? Romantisch männlich. Du hättest seine Reaktion erleben sollen auf Sugars Tod. Da war keine Anteilnahme, nur die Angst, ich könnte irgendwas über seine sexuellen Vorlieben erfahren. Hat er welche? Ach, am liebsten würde er den Fall vergessen. Selbstmordakte zu. Er hat sich ertappt gefühlt. Das war ihm peinlich. Ach, jetzt verteidige ihn auch noch. Er ist Single. Ja, macht das die Sache besser? Ich versuche nur zu verstehen, warum er Liebe in der Lovebox sucht. Ja, weil er zu feige ist, eine Frau direkt anzusprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Da kann er sich nicht hinter seinem Bildschirm verstecken. Na, glaubst du nicht? Du bist ein bisschen ungerecht. Ach. Du bist in einer komfortablen Lage. Du hast mich. Ja, eben. Ist doch langweilig. Was? Ach, sag bloß, das reicht dir. Immer mit derselben Frau ins Bett. Also, gehst du ab und zu ein bisschen fremd, ha? Kannst es mir doch ruhig sagen, ist doch nichts dabei. Wir sind doch alle frei und tolerant, macht doch heutzutage jeder. Hast du einen heimlichen Verehrer? Ja, Nusser. Chef? Möller. Hab ich Sie geweckt? Nee. Tut mir leid, Chef, aber ich... Ja, was ist denn? Ich hab was rausgefunden über das Arsen. Und? Also... Es ist nur für medizinische Zwecke erhältlich, nicht für Privatpersonen. Und schon gar nicht in der Menge, die man braucht, um 4 Frauen umzubringen. 4 Frauen, Möller? Wovon reden Sie? Es hat in den letzten Wochen neben Sugar noch 3 weitere Tote gegeben. Was? Ja, alles Singlefrauen. Alle mit Arsen vergiftet. Das gibt's doch nicht. Warum haben wir nichts davon erfahren? Nicht unsere Zuständigkeit. Waren alles Fälle außerhalb der Stadt. Und außerdem waren die Obduktionsergebnisse eindeutig. Kein Fremdverschulden nachweisbar. Genauso wie bei Sugar. Wissen Sie, ob die Frauen bei Lovebox inseriert haben? Da habe ich niemanden erreicht um diese Zeit. Das überprüfen wir gleich morgen früh. Ja. Gute Arbeit, Möller. Sehr gut. Danke, Chef. Ist noch was? Ja, aber was Sie gesagt haben über Sugar und mich, sie hat Schluss gemacht mit mir. Wahrscheinlich war ich hier nicht interessant genug. Ich meine, was habe ich schon zu bieten? Möller. Ich bin nicht so unterhaltsam, glaube ich. Dafür können Sie andere Sachen. Ja? Jetzt schlafen Sie sich erstmal aus. Ja. Gute Nacht. Für Sie auch, Chef. Du betrügst mich. Was? Ich? Mit Möller. Hast du sie noch alle? Du magst ihn. Ach, der ist wie ein kleiner Junge manchmal. Ah, und du bist seine Mutter Teresa. Was? Wirklich so auf dich? Carola. Sag mal, findest du mich eigentlich noch attraktiv irgendwie? Mach den Computer aus und komm ins Bett. Guten Tag. Hi, sind Sie angemeldet? Nein, ich... Na, macht nichts, ich power Sie dazwischen. Waschen, schneiden, tönen? Was? Graues Mega-Out. Neuer Schnitt wäre auch nicht schlecht. Bisschen was mit Pfiff. Macht garantiert 10 Jahre jünger. Danke. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Carola Nusser, Kripo. Kripo? Ist was mit Mary? Sie meinen Ihre Kollegin Maria Heise. Ist hier was passiert? Wie kommen Sie darauf? Sie ist nicht gekommen. Ich habe ein paar Mal bei ihr angerufen, aber... Sie ist tot. Mary tot? Oh, no! Ist sie ermordet? Das wissen wir noch nicht. Es könnte auch Selbstmord gewesen sein. Selbstmord? Never! Gerade jetzt! Gerade jetzt? Na, sie war doch voll verknallt. In wen? Ach, keine Ahnung. Hat sie nicht gesagt. Ja, woher wissen Sie dann, dass sie verknallt war? Naja, sie war voll gut drauf. Außerdem hat sie Diät gemacht. Ich meine, weswegen soll man sonst abnehmen? Och, manche Männer mögen's griffig. Echt? Kennen Sie einen? Hat sie ihren Namen Sugar mal erwähnt? Sugar? Klar, das war ihr Spitzname. Den hab ich ihr verpasst. Sie? Naja, weil sie so gern genascht hat. In der realen Welt. In welcher sonst? Kennen Sie die Lovebox? Klar, da bin ich drin. Sie auch? Sie auch? Never. Und wieso? Ist doch voll cool. Ich meine, erspart man sich die ganze Anmache in den Clubs und so. Die ganzen Ekeltypen. In der Box kann man die einfach wegklicken. Maria war in der Lovebox als Sugar. Was? Echt? Hat sie Ihnen nichts davon erzählt? Mary fand das voll daneben, hat sie jedenfalls gesagt. Männersuche übers Netz. Ich fass es nicht. Mary in der Lovebox. Ja, wahrscheinlich hat sie da ihren Mörder kennengelernt. Oh, shit. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Am Freitag. Mittag. Hier. Ich habe ihr die Locken gemacht. Hat sie irgendwas von einem Rendezvous erzählt? Ihr Handy. Bitte, überlegen Sie. Nein. Oder warten Sie... Ja? Doch, da war was. Sie hat irgendwas gesagt, irgendwas mit Himmel. Himmel, Himmel. Siebter Himmel oder sowas, dass sie einen Engel trifft. Ein Engel? Ja. Sie entschuldigen. Klar. Ja, Nusser? Müller, ich bin gerade beim Provider. Halten Sie sich fest, Chef. Alle toten Frauen haben tatsächlich in der Lovebox inseriert. Und alle hatten Kontakt zu einer bestimmten Lovebox-Mailadresse. Ja, und? Da kommen sie nie drauf. Ach, Möller, bitte. Angel. Der Engel. Ja, ist ein echtes Rätsel, was, Chef? Angel, das ist Götz Kapellmann. Ja, aber der ist seit 4 Wochen tot, Chef. Wann ist Kapellmann ins Krankenhaus gekommen? Laut seiner Frau vor 6 Wochen. Und wann hat Angel sich bei Lovebox angemeldet? Ja, vor 5 Wochen. Da war Kapellmann seit einer Woche in der Klinik. Oh. Sie meinen, Angel und Kapellmann sind nicht ein und dieselbe Person? Kapellmann lag im Koma, da wird er wohl kaum im Internet gesurft haben. Ja, jemand muss ihm die Kreditkarte entwendet und sich unter seinem Namen in die Lovebox eingeloggt haben. Aber die Karte war nicht als gestohlen gemeldet. Ja, weil sie nur einmal benutzt worden ist, nur zu diesem Zweck, vorsätzlich. Oh. Dann hat Angel sie zurückgesteckt, niemand hat's bemerkt, perfekt. Aber das bedeutet, dass jemand aus dem Krankenhaus... Ja, das war Sehen, natürlich. Er hatte es aus der Klinik. In welchem Krankenhaus hat er gelegen? St. Angela, Chef. Langsam kommen wir der Sache näher. Ja. Fahren wir hin? Nein, das ist zu riskant. Angel kann ein Arzt sein, ein Pfleger, jemand vom Reinigungspersonal, ein Patient. Wenn wir vor Ort ermitteln, könnte er gewarnt werden. Und selbst wenn wir ihn finden würden, wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Er hat keine Spuren am Tatort hinterlassen. Tja, das heißt, wir müssen ihn auf frische Tat ertappen. Er wird uns wohl kaum zu seinem nächsten Mord einladen. Dann brauchen wir einen Lockvogel, Chef. Eine Frau, die sich mit ihm trifft. Zuerst in der Lovebox, dann ein echtes Rendezvous. In einem Hotel, einem Ort, den man gut überwachen kann. Und wenn er wieder tätig werden will, schlagen wir zu. Und... Kennen Sie eine, die sich freiwillig für so ein Himmelfahrtskommando zur Verfügung stellen würde? Mhm. Sie, Chef. Ich? Ja, Sie sind ideal, Chef. Sie sind eine Frau und Kripo. Wollen Sie mich loswerden, Möller? Nein, ich beschütze Sie. Ach, kommt nicht in Frage. Aber das ist unsere einzige Chance, Chef. Alter? Sie wissen doch, wie alt ich bin. Nö, 53 klingt zu alt. Vielleicht steht Angel ja auf Sex mit Omas. Ach, Chef, das ist doch nicht persönlich. Sie sind bloß der Köder, sozusagen. Warum übernehmen wir dann nicht einfach Sugars Lovebox-Daten? Ja, wenn Sie ihn treffen, muss er Sie erkennen, sonst schöpft der Verdacht. Ich schreibe einfach 35. 2 der anderen Frauen waren sogar 40. Glauben Sie, ich gehe als 35 durch? Ja, kommt aufs Licht an. Na, schönen Dank auch. So... Und Figur? Was nehmen wir da? Schlank? Medium? Rubens? Wie wär's mit Drall? Ach, Chef. Klicken Sie halt irgendwas. Na gut. Bei den Neigungen können wir Schuges übernehmen. Sie sind der Fachmann. So, dann fehlt uns nur noch Ihr Deckname. Was halten Sie von Stute? Ach, das ist zu direkt, Chef. Angel ist sicher eher ein zurückhaltender Typ, jedenfalls zu Anfang. Er braucht Zeit, bis er in Schwung kommt. Man darf ihn nicht verschrecken. Man muss doch erstmal Vertrauen aufbauen. Sag mal, wissen Sie eigentlich, von wem Sie da reden? Was? Angel ist ein Mörder. Ja, schon, aber er sucht sich seine Opfer sehr genau aus. Er sucht etwas Unschuldiges. Gleichzeitig sollte sie etwas Verdorbenes haben. Der Name muss sofort was auslösen bei ihm. Wo? Eva. Eva? Ja, Eva ist die Frau schlechthin, Chef. Heilige und Hure. Oh, Möller. Ja, Eva bringt Angel den Apfel der Versuchung. War das nicht Adam? Ja, im übertragenen, Chef. Eva ist die erste Verführerin gewesen. Eva ist perfekt, Chef. Na, meinetwegen. Eva. Okay, das wär's. Was passiert jetzt? Jetzt geht Eva online. Und Abflug. Love Mail gesendet. Auch dir, mein Schatz? Oh ja, danke dir. Noch immer nichts? Nee, danke. Aber Möller meint, das wäre normal. Die meisten Surfer gehen nachts ins Netz, wenn die Einsamkeit am größten ist und keiner zuguckt. Und? Wie fühlst du dich als Köder? Wie das Kaninchen vor der Schlange. Du bist die Jägerin, vergiss das nicht. Nein, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl. Irgendwo da draußen sitzt ein Mörder vom Bildschirm mir gegenüber und wir belauern uns, ohne uns zu kennen, verbunden durch sowas wie eine unsichtbare Nabelschnur, oder? Du, was ich nicht verstehe. Du hast gesagt, er hat seine Opfer nicht angerührt sexuell. Mhm. Ja, woraus bezieht er dann seine Befriedigung? Ich meine, darum geht's doch, oder? Vermutlich verschafft er sich die, indem er seine Auserwählte tötet. Ja, aber wieso der Umweg übers Internet? Weil er im Verborgenen agieren kann, bis zuletzt. Also du meinst, es ist die Jagd, die ihn erregt, nicht die Beute? Ja, er befriedigt seine Eitelkeit, indem er sein Opfer dazu bringt, ihn zu erwählen zu einem Rendezvous. Mhm. Er will gar keinen Sex. Vermutlich hat er Probleme mit Frauen, Angst vor körperlicher Nähe, gleichzeitig Sehnsucht danach, was weiß ich. Wie Rambo. Oh, Konrad. Aber warum Angel? Der Name hat doch was zu bedeuten. Den hat er doch nicht zufällig gewählt. Ach, du meinst, Angel steht für sein Motiv? Ja, du nicht. Racheengel, Engel der Verdammten, der Barmherzigen. Das ist schon möglich, aber es gibt doch auch diese Verbindung zu St. Angela. Seid ihr da weitergekommen? Nee, wir haben uns die Dienstpläne der letzten Wochen besorgt, aber da kommen zu viele Personen in Betracht. Was ist das? Schubers Abschiedsbrief, beziehungsweise Angels. Das Netz ist eine Falle. Das klingt fast wie eine Warnung, oder? Vor sich selbst. Kein Gefühl, keine Liebe. Als wollte er sich für seine Tat entschuldigen. Sie haben Post. Es geht los. Punkt Mitternacht. Und? Ja, lass sehen. Gulliver. Ja, klick's auf. Hallo Eva, ich hoffe nicht, du stehst auf Zwerge. Meiner ist ein Riese. Siehe Foto. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Big Ben. Sir Victor. Teddy. Dirty Harry. Also Eva scheint gut anzukommen. Ja, Möller weiß, was Männer wünschen. Wow, 62 E-Mails. Inklusive Nacktfotos. Nichts von Angel? Alles Nieten. Aber worauf wartet er? Vielleicht bin ich ihm nicht unterwürfig genug. Oder er hat sein Profil gewechselt. Vielleicht steht er jetzt mehr auf 17-Jährige mit Magersucht. Wir müssen Geduld haben, Chef. Bei Sugar hat es auch gedauert, bis sie angebissen sich gemeldet hat. Wie lange wollen Sie warten? 2 Tage, eine Woche, einen Monat? In der Zwischenzeit schnappt er sich die nächste Frau. Nein. Nein, wir brechen ab und ermitteln in der Klinik. Gute alte Kopfarbeit, ohne Netz. Aber Chef, wenn Angel Wind davon bekommt, dann ist er weg. Das haben Sie selbst gesagt. Ja, ich weiß, aber dann verhindern wir zumindest weitere Selbstmorde. Sie haben Post. Chef. Was? Er. Angel? Bingo. Dann machen Sie es auf. Guten Morgen, Eva. Hatten Sie eine aufregende Nacht? Wie viele Männer haben Sie gehabt im Netz? War der eine dabei, der Ihre Sehnsucht stillt, der Ihr Herz begehrt und nicht nur Ihren Körper? Hat er Sie berührt, Ihre Seele? Was haben Sie gefühlt heute Morgen mehr als Leere? Was ist geblieben von der Nacht im Netz, Angel? Was will er uns denn damit sagen, Chef? Sie brauchen nicht zu flüstern, Möller, er kann uns nicht hören. Welche Frau fährt denn auf sowas ab? Ja, der ist clever. Der weiß, dass mir Dutzende Männer geschrieben haben, dass er sich was Besonderes einfallen lassen muss, um mein Interesse zu wecken. Ja, aber so? Das macht doch eher schlechte Laune. Na, immerhin verschont er mich mit anatomischen Details. Er hat nichts von einem Rendezvous geschrieben. Der Mann, der meine Sehnsucht stillt, mein Herz begehrt und nicht nur meinen Körper, das ist er. Was? Ja, er macht mir ein Angebot. Wahre Liebe statt bloßem Sex. Ja, ja. Erinnern Sie sich an den Abschiedsbrief? Der will mich testen, ob ich zum Opfer tauge. Ja, aber wie sollen wir denn darauf reagieren? Schreiben Sie. Wer bist du, fremder Engel? Wo bist du gewesen heute Nacht, als ich allein in meinem Bett lag? Als ich allein in meinem Bett lag, sehnsüchtig. Sehnsüchtig. Ja. Schwebst du nur mit schönen Worten durch das Netz, Komma, oder willst du bei mir landen? Fragezeichen. Haben Sie? Ja, aber das Komma ist falsch. Ach, schicken Sie es raus. So, na, dann wollen wir mal sehen, was er damit anfängt. Glauben Sie, er springt drauf an? Wie spät ist es? Was? Kurz nach 9, wieso? Ja, das ist doch ungewöhnlich, oder? Chef! Sex oder Liebe? Verstehen Sie, was das soll, Chef? Klingt wie Leben oder Tod. Was will der denn? Was würden Sie denn nehmen? Ich? Oh, das gehört das nicht zusammen? Ich meine, Liebe und, naja. Hey, gar nicht so übel, Müller. Schreiben Sie ihm das. Was? Das sind Zwillingsschwestern. Schwestern? Sex und Liebe. Ach so, ah ja, okay. Sex und Liebe. Ja. Love Mail gesendet. Post. Welche von den Zwillingsschwestern sind Sie? Warum die strikte Unterscheidung zwischen Sex und Liebe? Das ist ein Erotikportal. Will der mich provozieren oder was? Ja, was soll ich schreiben, Chef? Was halten Sie davon, wenn wir das live besprechen? Wir? Ach so, ja. Heute Nacht in meinem Bett. Oh, Chef, sind Sie sicher? Dann fachen wir das vorher etwas an. Na gut. Er lässt sich Zeit. Genau. Genau das ist es. Was? Sie haben gesagt, meistens läuft das nachts ab, die Kontakte in der Lovebox. Ja, schon, aber... Ja, warum nicht bei Angel? Warum meldet er sich jetzt erst? Zufall oder ist er vielleicht gerade erst nach Hause gekommen? Vom Nachtdienst, in der Klinik. Ah, Sie meinen... Wo ist der Dienstplan? Hier. So, lass mich mal sehen. 4, 8, 11... Heute Nacht waren 11 männliche Personen im Einsatz. Das andere sind alles Schwestern. Ärztliche Bereitschaft hatte Dr. Johann Schrader bis heute Morgen 8 Uhr. Er ist wieder da. Sind Sie bereit, sich einem Mann tabulos hinzugeben? Er lässt die Katze aus dem Sack. Ja, aber wie geht denn das zusammen? Es hat keinen Sex gegeben vor den Morden. Wir dürfen ihn jetzt nicht vom Haken lassen, Chef. Ja gut, dann schreiben Sie, nur wenn er ein Engel ist. Nur wenn er ein Engel ist. So. Jetzt. Love Mail gesendet. Wo bleibt er? Worauf wartet er denn noch? Vielleicht muss er erstmal nachsehen, wie viel Viagra er noch hat. Ja, vielleicht... Vielleicht sollten wir nachlegen. Nee. Der soll glauben, dass er das Spiel bestimmt. Ah. Vielen Dank für Ihr verlockendes Angebot. Ich werde darüber nachdenken. Was soll das denn? Er kneift. Ja, was glaubt er, wer er ist? Erst galt er sich an mir auf und dann lässt er mich abblitzen? Vielleicht hat er was gemacht. Ach, nicht mit mir losschreiben Sie. Was ist los mit dir, mein kleiner Engel? Sie tut's nicht. Sie sollen tippen, Möller. Ziehst du den Schwanz ein, wenn's drauf ankommt? Schwanz, wenn's drauf ankommt. Chef, glauben Sie, der Ton ist richtig? Der braucht es hart. Ja, und wenn er sich zurückzieht? Schicken Sie es ab. Okay. Er reagiert nicht. Wer nicht will, der hat schon. Los, worauf warten Sie denn, Möller? Tippen. Ja. Das ist deine letzte Chance, heute Nacht oder nie. Ausrufezeichen. Chef. Ausrufezeichen. Da macht er nicht mit. Und Abflug. Na gut. Na komm schon, klick mich. Der ist weg. Der kommt nicht mehr, wir haben ihn verloren. Chef? Was? Angel? Was? Nein, woher sollte der denn... Gehen Sie ran, Möller. Ich? Ja, nun machen Sie schon. Naja. Inspektor Friedhelm Möller? Ah, Sie sind's, Rambo. Nussa hier. Ist meine Frau nicht da? Rambo? Kommen Sie her. Danke. Was ist denn, Konrad? Hast du Ärger? Können wir es bitte kurz machen? Ich wollte dir nur sagen, dass wir heute Abend Besuch haben. Ich habe meine Männergruppe zu uns eingeladen. Ist mal wieder fertig. Ja, ist gut. Hat Angel sich gemeldet? Bis dann. Ciao. Sie haben sie ihrem Mann erzählt. Was? Rambo. Wem noch? Ach, Möller. Alle wissen's. Das ist er, Möller. Er ist wieder da. Mitternacht bei Ihnen. Oh Gott, bei mir? Ausgerechnet. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns was einfallen lassen, Möller. Möller, was ist denn los mit Ihnen? Nichts. Na kommen Sie, geben Sie mir die Tastatur. So. Okay. Spielen wir auf Zeit. Mein holder Engel, Mitternacht ist sehr romantisch, aber wie wär's im Hotel? So. Sag mal, kennen Sie ein Hotel, in das wir gehen könnten, das sich gut überwachen lässt? Möller! Sie haben Post. Hotel zu unpersönlich, ich will wissen, wie du lebst und schreib mir deinen Namen. Mein Name, der will meinen Namen! Na gut. Erst du. Love Mail gesendet. Sie haben Post. Dr. Johann Schrader. Das ist der Oberarzt vom Krankenhaus. Möller, haben Sie gehört? Ja. Ja, wir brauchen eine Wohnung, Möller. Meine geht nicht. Konrad hat heute Abend Männergruppe. Tja, kann man nichts machen. Ach, jetzt reißen Sie sich doch zusammen, Möller. Na gut. Dann lasse ich mich eben scheiden. Was? Carola Möller? Aber das ist... Ich hoffe, Sie haben Champagner im Kühlschrank. Oh nein. Love Mail gesendet. Oh nein. Verdammte Stiefel. Na komm schon. Oh, sind die eng. Okay. Also ich bin soweit. Können Sie mich hören, Möller? Gut. Dann gehen wir alles nochmal durch, ja? Also Sie greifen erst ein, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe. Auf keinen Fall früher. Ich will sein Geständnis. Huch. Ein fremder Mann in meinem Schlafzimmer. Aber Sie sind ja von der Kripo. Da brauche ich ja keine Angst zu haben. Ich werde versuchen, Schrader zu provozieren. Oder etwa hilft. Doch, Herr Nachbar. Oh, nein, nein, nein. Wir werden sehen. Wie nehmen Sie Ihren Kaffee? Haben Sie das Gegengift? Wie? Sind Sie ein Süßer? Haben Sie mich verstanden? Möller? Was? Zucker oder ein Spritzer Amaretto? Nein, ich bin im Dienst. Schwarz bitte, ja. Müller? Ich glaube, Ihre Chefin ruft Sie. Was? Ach so, ach ja. Okay. Lass ab. Uhrenvergleich, 23.28 Uhr. Darf ich klopfen? Ja, wenn Sie möchten. Wann hat man schon mal Gelegenheit, der Polizei zu helfen? Gut, ich verlasse mich auf Sie. Wie ist sie denn so, Ihre Chefin? Wirkt ja ziemlich resolut. Ja, oh ja. Läuft die immer so rum, so ganz in Leder? Nein, oh lala, dass die sich das traut. Ja. Also in ihrem Alter, ich meine, die Jüngste ist sie nicht mehr, oder? Ach, nein, aber die hat schon. Stehen Sie auf Leder? Ich? Ja klar, ich meine, alle Männer stehen auf Leder, oder? Naja. Haben Sie eigentlich eine Waffe? Eine Waffe? Ja. Ja, natürlich. Kann ich die mal sehen? Ja. Oh Gott, ist die geladen? Ja, geladen und gesichert. Vorschriftsmäßig. Stark. Da schläft ein Mann mit einer Waffe neben mir und ich ahne nicht mal was davon. Wer ist das denn? 23:30? Das ist doch nicht Angel, oder? Eine halbe Stunde früher. Erwarten Sie Besuch, Müller? Haben Sie eine Freundin? Nein. Einmal für ja, zweimal für nein. Na schön. Dann gucke ich mal nach. Schalten Sie das Tonband ein zur Probe. Dann können wir gleich die Technik nochmal überprüfen. Sind Sie soweit? Okay. Ja. Guten Abend. Meine Frau? Um diese Zeit? Was? Sie wollen zu Herrn Eva? Woher? Sie erwarten Dr. Schrader, nicht wahr? Angel? Entschuldigen Sie, ich falle ein über Sie, Herr Bettina Hobricht. Ich bin Krankenschwester im St. Angela. Was will die denn? Ich habe durch Zufall die E-Mails gelesen, die Sie mit Schrader ausgetauscht haben auf seinem Computer und das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich verstehe nicht. Ich bin gekommen, um Sie zu warnen. Was? Darf ich reinkommen? Nein! Ja, meinetwegen, kommen Sie. Ausgerechnet jetzt, das darf nicht wahr sein. Eine nette Wohnung haben Sie. Danke. Sie sammeln erotische Kunst? Ja? Ja. Das sind Erbstücke. Darf ich mich setzen? Ja, also, Sie wollen mich vor Dr. Schrader warnen. Warum? Er ist nur auf Sex aus. Sobald er Sie im Bett gehabt hat, lässt er Sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Typisch, oder? Hey, woher wollen Sie das? Was ist denn da los? Wieso rauscht das? Doch bei allen. Der ist unersättlich. Bei Ihnen auch? Bin ich keine Frau? Ich meine, hatten Sie eine Affäre? Nein. Ja, warum kümmert es Sie dann? Wir müssen uns doch beistehen, unter Frauen. Ja, finde ich auch. Ach, gut, Sie haben mich gewarnt, danke. Oh, Champagner. Sie haben ihn für ihn gekauft? Also ich muss Sie leider bitten, jetzt zu gehen. Warum? Glauben Sie mir nicht? Doch, doch. Es ist egal. Sie wollen mit ihm ins Bett. Hören Sie... Schrader wird nicht kommen. Was? Was? Oh. Ich habe ihn zur Rede gestellt, nachdem ich die E-Mails gelesen habe. Was denn Angel? Was ist denn jetzt los? Schrader? Was ist das denn? Oh, das gibt's doch nicht. Kaputt? Haben Sie Werkzeug? Unterm Bett. Ja. Sie sind enttäuscht, dass er nicht kommt? Was hat er denn gesagt, als Sie ihn zur Rede gestellt haben? Schrader? Nichts? Nichts? Männer sind Feiglinge. Wenn man sie erwischt, streiten sie entweder alles ab oder ziehen den Schwanz ein. Schrader gehört zur zweiten Kategorie. Sie haben also nichts verpasst. Was? Von wegen das stärkere Geschlecht. Darf ich Sie was fragen? Ja, was denn? Hätten Sie sich ihm wirklich hingegeben? Oh Gott. Tabulos, wie Sie es geschrieben haben in Ihrer E-Mail? Warum interessiert Sie das? Ich versteh's nicht. Ja, was gibt's da nicht zu verstehen? Sie hätten es getan. Sich selbst erniedrigt. Zum Lustobjekt? Vielleicht gefällt's mir ja, begehrt zu werden. Und was ist mit den anderen Frauen? Wie, den anderen Frauen? Sollen wir demnächst alle in Leder rumlaufen? Ach, gefalle ich Ihnen nicht. Das sind nicht Sie. Sie tragen das für einen Mann. Sie machen sich gefügig einer Männerfantasie. Haben Frauen keine Fantasie? Interessieren die irgendjemanden? Ein Mann bestimmt nicht, oder? Die sind doch wie Pawlows Hunde. Die fressen, was man ihnen vorsetzt. In den Magazinen, im Internet. Wussten Sie, dass 90% aller Webseiten sexuellen Inhalts sind? Das Netz ist eine gigantische Verführungsmaschine. Von Männern für Männer gemacht. Wir Frauen sind die Opfer. Sex sells. Und wer nicht mitspielt, sich nicht anpasst und verkauft, geht leer aus. Dir bleibt nur die Wahl. Selbstaufgabe oder Einsamkeit. Als normale Frau hast du doch gar keine Chance mehr, einen Mann abzubekommen gegen all die Bilder. In den Köpfen, in der Lovebox. Ich habe über 60 Angebote bekommen. Nicht Sie. Eva. Also, ich fühle mich nicht als Opfer, wenn Sie das meinen. Sind Sie so einsam? Ich suche einen Engel. Ja, natürlich. Verzeihen Sie. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, aber... Aber? Trinken Engel überhaupt Champagner? Endlich. Bravo. Kein Problem. Ein richtiger Mann. Handwerklich begabt. Ja. Mit Ihrem Werkzeug. Was können Sie denn sonst noch so? Oh, ja. Was war das? Huch. Die trinken den Champagner. Oh, wie ungeschickt. Ich habe ewig keine Flasche mehr geöffnet. Ja, lassen Sie. Ich hole einen Lappen. Sie hat was verschüttet. Ich bin gleich wieder da. Oh. Tut mir wirklich leid. Ja, die Lappen sind im Bad. Trinken wir ein Gläschen Amaretto? Oh, ich weiß nicht. Aber ich meine, wenn der Mörder jetzt gar nicht kommt, dann haben Sie doch praktisch eigentlich dienstfrei. Naja, eigentlich. Und Ihre Chefin trinkt ja auch. Ja, die trinkt ja auch. Gibt Champagner Flecken? Höchstens ein Kater. So. Hier, Ihr Glas. Ihr Glas. Danke. Worauf trinken wir? Ich weiß nicht. Auf machen Sie was vor? Gute Nachbarschaft. Dass Sie einen echten Engel finden. Ja. Ja. Ich heiße übrigens Irene. Friedhelm. Nicht schon wieder. Was ist das denn? Ah, der ist gut. Ja. Er hilft uns zu vergessen. Was? Ich hatte auch mal einen Mann, wissen Sie? Einen ganz normalen Mann. Einen Patienten aus unserer Klinik. Ich habe mich in ihn verliebt, er in mich. Das hat er jedenfalls behauptet. Eines Abends habe ich ihn erwischt. Beim Flirten in der Lovebox. Mit so einer wie ihn. Was? Mhm. Sie wollte alles für ihn tun. Alles. Verstehen Sie? Alles, was ich ihm nicht bieten konnte. Wollte. Weil ich eine Frau bin und keine Sexmaschine. Die man benutzt, um seine schmutzigen Fantasien zu befriedigen. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Ich habe ihm nicht mehr gereicht, meine Liebe. Ich habe ihn verloren. Ist Ihnen nicht gut? Trinken Sie doch noch einen Schluck Champagner. Was haben Sie da reingetan? Ich bin Ihr Engel. Möller! Haben Sie geglaubt, Sie würden in der Lovebox Liebe finden? Conny. Das Netz ist eine Falle. Es ist kalt und herzlos. Es ist Gift. Gift. Carola? Carola? Konrad? Wie fühlst du dich, Schatz? Wo bin ich, Conny? Im St. Angela. Angel? Du hast Glück gehabt. Wenn Rambo nicht gewesen wäre... Rambo? Ja, dein Möller hat seinem Decknamen alle Ehre gemacht. Er hat dich gerettet. Er ist in seine eigene Wohnung eingebrochen. Wo ist er? Ich nehme an, bei seiner Nachbarin. Er sah jedenfalls sehr stolz aus. Und verliebt. Verliebt? Na. Gib mir mal das Glas. Bitte. Danke. Ja, es hat gefunkt. Also, was man von eurer Abhöranlage nicht behaupten kann. Miller hat erzählt, sie wäre ausgefallen. Wenn er seiner neuen Liebe nicht hätte imponieren wollen, wärst du jetzt wahrscheinlich tot. Und Angel? Soviel ich weiß, hat sie gestanden. Oh. Wer sich ins Netz begibt, der kommt drin um. Naja, sie war einsam. Nun sag bloß, sie tut dir auch noch leid. Ach, ich kann sie verstehen irgendwie. Sie hat ihren Mann verloren. Ihre Morde waren eine Reaktion darauf, verstoßen zu werden. Weil man eben nicht mehr konkurrieren kann mit all den Hochglanzbildern und Männerfantasien. Apropos, Möller hat mir dein Profil ausgedruckt. Och. Wehrlos ausgeliefert sein. Also ich wusste gar nicht, dass du auf so Sachen stehst. Oh, Konrad. Sex an ungewöhnlichen Orten. Sag mal, zählt da dein Krankenbett dazu? Was? Na, deine Lovebox hier. Was machst du? Na ja, du bist mir sozusagen wehrlos ausgeliefert. Wie bitte? Dann hör auf. Ach, du willst es doch. Nicht. Du Kripoluder. Nicht kitzeln. Lovebox von Dirk Joschok. Es sprachen Nusser, Ulrike Bliefert, Angel, Nadja Engel, Möller, Peter Davor, Konrad, Peter Rühring, sowie Peter Gröger, Anna Magdalena Fitzi, Dietmar Wunder, Anina Michalski, Franziska Petri, Gunda Aurich, Gisela Claudius und Wanda Kosmala. Technische Realisation: Jonas Bergler. Musik: Dirk Leiers. Regieassistenz: Philipp Brühl. Regie: Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.